Pflichtgefühl kann also pervertiert werden von Narrativen, die ihm den ethischen Boden unter den Füßen wegziehen. Die deutsche Geschichte kennt dafür ein großes, mahnendes Beispiel. 8. Entscheidende Prüfung. Welche Geschichten sich Deutschland und die USA über sich selbst erzählen? Eine perverse Pflicht. Es ist der 4. Oktober 1943. Der Redner erklimmt das Podium, mustert das Publikum und räuspert sich. Der untersetzte Mann ist hochdekoriert, die Orden glänzen, die Uniform spannt über dem Bauch, seine kleinen Augen verbergen sich hinter runden Brillengläsern, was ihm, wie hinter seinem Rücken gespottet wird, das Aussehen einer Eule verleiht. Er spricht mit schnarrender Stimme, deren jedes Wort auf eine Schallplatte aus Wachs aufgezeichnet wird. Seit Ende 1942 wurden Himmlers Vorträge nicht mehr stenografiert, sondern auf Wachsschallplatten aufgezeichnet. Eine solche Aufnahme findet man im Wikipedia-Eintrag der Posener Reden. Totenstille herrscht, als der Redner seinen Vortrag im Hof des Rathauses von Posen, Poznan, mit einer Gefallenenehrung beginnt. In den Monaten, die verflossen sind, seit wir im Juni 1942 beisammen waren, sind viele Kameraden gefallen und haben ihr Leben für Deutschland und für den Führer gegeben. Der Redner heißt Heinrich Himmler. Er steht als Reichsführer SS bei dieser Rede vor 92 SS-Offizieren, bei einer weiteren zwei Tage darauf vor Dutzenden Reichs- und Gauleitern. Er spricht lange über die prekäre Situation an der Ostfront, über die Kriegsbereitschaft Englands und der USA, die Minderwertigkeit der slawischen Rasse und die daraus abzuleitende eigene Härte gegenüber Kriegsgefangenen und Zivilisten. Dann senkt er die Stimme. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel, will ich hier vor Ihnen in aller Offenheit nennen –